Ja, wir grüßen recht herzlich die Sendung Niemandsland aus Barcelona von den zwei österreichischen Mädels Pia und Hanna, die ein bisschen Urlaub verbringen aus der Steiermark. Allen diesen Radiosender zu hören. Ein Jahr ist vergangen und es geht voran. Wir befinden uns in dem Jahr mit der utopischen Zahl, und diese Zahl ist wirklich utopisch, 2012. Wer hätte das 1970 gedacht? Oder 1968? Jedenfalls sind wir wieder hier, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, global und lokal, lokal auf 91.4 FM, hier in der gräflichen Hauptstadt Kataloniens in Barcelona, global natürlich im Internet, jederzeit zu erreichen von Kapstadt, Swasiland, Samarkand, Oslo, den Townships in Südafrika, naja, die sind aufgelöst. Von allen Punkten dieses Planeten zu erreichen, jederzeit, Niemandsland. Werner ist auch mit im Boot heute, schon recht früh. Werner, wie kommt das? Bist du aus dem Bett gefallen im neuen Jahr oder hast du dir etwas vorgenommen fürs neue Jahr? Genau, die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Warum sagst du, das ist utopisch, das 2012? Hat es was zu tun mit Weltuntergangsprognosen? Utopisch einfach die Zahl. Wir sind ja schon, oder ich bin ja schon ein etwas älteres Semester, und wenn ich mir vorstelle, damals, als ich jugendlich war und jemand hat mir gesagt, im Jahr 2012 wird das und das und das sein, da hätte ich gesagt, oh, Science Fiction. Aber da machst du dir keine Sorgen drüber, ne? Das bringt die Zeit halt. Fliegende Autos möchte ich gerne haben. Diese fliegenden Autos, die ökologisch völlig in Ordnung sind. Aber so weit ist es noch nicht gekommen. Stattdessen haben wir natürlich andere Dinge, die uns Sorgen bereiten, andere Dinge, die uns auch erfreuen. Wir haben natürlich, wie gesagt, ein weltweites Netz, auf dem wir jederzeit erreichbar sind, hörbar, und können da frei unsere Gedanken, unsere Botschaften äußern und senden. Das ist natürlich ein gewaltiger Fortschritt. So etwas hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit. Das muss man feiern. Das ist auch Science Fiction, würde ich mal sagen. Negativ gibt es natürlich auch einiges zu vermelden. Da werden wir im Laufe der Sendung drauf eingehen. Ich nehme an, du hast da schon, ich sehe, einiges vorbereitet zur gegenwärtigen Lage dieses Planeten bzw. dieses doch maroden Systems. Aber lass uns ein bisschen plaudern, um die Hörer nicht direkt mit harten Dingen, sagen wir mal, zu belasten. Wie war der Jahreswechsel? Hast du den hier verbracht, in Barcelona, oder bist du weggefahren? In den Bergen. In den Bergen. In den Bergen? Aber den, nur über Silvester. Ja, also, in den Pyrenäen. Ja, Cadiz. Im Cadiz, die Idee war eigentlich so, weißt du, mit so unter die Stiefel geschnallten Schneeschuhen durch den Schnee zu stampfen und so. Und nur, wo wir dann dort ankamen, hat sich herausgestellt, dass es doch wesentlich weniger Schnee gab als angenommen, also der Ausflug musste dann in normalen Bergstiefeln passieren und war aber ganz nett. So. Ja, es herrschte Schneemangel in Europa. Ich war ja in Deutschland und da hat es auch nicht geschneit. Im Gegenteil, es war recht schmuddelig warm. Wir hatten da am Neujahrsmorgen hatten wir 14 Grad mittags, am Neujahrsmittag. Und das ist doch recht ungewöhnlich. Da wären wir ja schon beim ersten Thema, ne? Klimawechsel. Ja, also, Gletscherschmelze. In den letzten 150 Jahren hatten wir im letzten Jahr den wärmsten Sommer der letzten 150 Jahre. Und von den letzten Dekaden auch die letzten 150 Jahre war die letzte Dekade von 2000 bis 2010 oder 11 die wärmste. Das ist, sagen wir mal, beunruhigend, besorgniserregend. Es gibt ja Leute, die finden das gut, die sagen, jetzt kommen wir an die Rohstoffe am Nordpol ran. Die kommen an die Rohstoffe ran, haben aber keinen Platz mehr, um auf diesem Planeten zu wohnen bzw. zu stehen, weil alles überflutet ist. Du hast ja vorher auch gesagt, ne? Es geht voran, aber wohin geht's voran? Geschichte wird gemacht. Ja, Geschichte wird gemacht, die wird nicht immer gut gemacht. Die Geschichte wird auch schlecht gemacht. Zwei Schritte vorwärts, drei Schritte zurück, so könnte man das im Moment bezeichnen. Frei nach Lenin natürlich. Die drei Schritte zurück wollen natürlich vor die Französische Revolution zurückgehen. Wenn man sich einfach einmal nur die Projekte anguckt, der neoliberalen Kaste, die diese Länder regiert, der Kleptokraten, dann geht es darum, dass sie die Menschheit doch zurück katapultieren wollen vor 1789. Französische Revolution 1789, eine Nachricht aus Frankreich auch, wo man nicht weiß, ist es eine gute oder schlechte Nachricht. Je ne sais pas, monsieur. Auf Spanisch, der Titel hier ist Francia prohíbe los mendigos. Also, die Bettler werden jetzt verboten. Also müsste man die Bankiers verbieten, weil die betteln ja die Regierungen um billige Kredite an. Ja, die sind, glaube ich, nicht gemeint. Ne? Aber ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Das ist ja wunderschön, dann gibt es in Zukunft keine Bettler mehr. Also, wenn man die kennt, ist das eine brutale Nachricht. Hier kriegen ja auch in Barcelona, kriegen ja die Bettlers ein Bußgeld bzw. eine Multe aufgebrummt. Man muss sich diesen surrealistischen Vorgang einmal vorstellen. Da lebt jemand auf der Straße ohne Geldmittel und bekommt dann ein Knöllchen verpasst wegen Leben auf der Straße oder Schlafen auf der Straße. Die Unmenschlichkeit schreitet voran. Es gibt natürlich hier seit langem ein Gesetz, das verbietet, auf öffentlichen Plätzen zu übernachten bzw. zu schlafen. Sonst wäre das hier im Sommer wahrscheinlich alles überfüllt mit jungen Leuten natürlich auch, die hier übernachten würden. Aber wie gesagt, man muss da unterscheiden zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. Und so ein Gesetz, so ein Bußgeld ist einfach unmenschlich. Wer sich das ausgedacht hat im Rathaus von diesen neoliberalen Geistesgrößen, diese Leuchttürme der Menschheit, dem sollte man doch mal selber, wie in dem Film, da gibt es einen tollen Film, da wird jemand auf der Straße ausgesetzt. Das ist ein Film mit Eddie Murphy. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Da ist ein Manager, ein Hedgefondsmanager in Wall Street, der wird von seinen Chefs, die schließen eine Wette ab, ob der überlebt, wenn der frei auf der Straße leben müsste wie ein Vagabund. Mhm. Dem wird alles weggenommen und der wird einfach auf die Straße gesetzt und muss da überleben. ob der dann auch damit klarkäme, wenn er da ein Knöllchen nach dem anderen bekommt, das ist fraglich. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Das Argument kommt mir jetzt bekannt vor, aber ich jetzt nicht. Der ist sehr pfiffig und sehr intelligent gemacht. Eddie Murphy ist ein Schlitzohr, ein Bettler in Wall Street und der wird plötzlich reingeholt in den Tempel des Geldes und wird da einfach als Finanzgenie verkauft und schafft es da auch zu einigen Millionen Vermögen durch Spekulationsgewinne. Ein witziger Film, der das ganze System ganz ordentlich auf die Schippe nimmt. Und solche Filme sind natürlich hilfreich und die sollte man wirklich allen empfehlen. Einer von den Bettlern hier in Barcelona hat inzwischen über 100 Strafzettel angesammelt, kann die natürlich nicht bezahlen. Das ist bis jetzt einsamer Rekord, ja, aber die anderen holen langsam auf. Und also wie gesagt, in Frankreich dreht sich's genau darum, eben die Leute unsichtbar zu machen. Die sollen eben in den Luxusvierteln und da auch, wo die Luxusboutiquen und Geschäfte sind, einfach nicht mehr da sein, wo sich die Touristen auch konzentrieren. Die werden dann eingesammelt von irgendwelchen Polizeiwegen und wahrscheinlich rausgefahren in den Bois de Boulogne und dort dann ausgesetzt. Will man da also vorgehen. Und es geht zurück auf den Innenminister da von Sarkozy, ne, der jetzt vor den Wahlen da nochmal Beifall kriegen will von der rechten Seite. Ein weiterer Plan von ihm ist, dass auch Studenten, die ihr Studium abgeschlossen haben, ins Ausland zurück abgeschoben werden, also wenn es sich um Ausländer handelt. Ne? Auch die haben natürlich dann jetzt keine Perspektive, Arbeit zu finden, also weg damit. Ja, wir sehen es natürlich, wer beobachten kann, dem wird natürlich nicht entgehen, dass es immer kälter, immer unmenschlicher wird um uns herum. dass die Not von vielen, vielen, vielen, vielen Tausenden und Tausenden von Familien immer größer wird und dass dann das System, anstatt diesen Menschen zu helfen, sie noch weiter ausgrenzt und sogar noch bestraft für die Armut, in die sie gestoßen werden. Zum Eingang dieses Programms haben wir natürlich allen Leuten ein recht frohes neues Jahr gewünscht, aber auch die Fähigkeit, gerecht, gut und ehrlich zu sein bzw. zu bleiben. Und dabei bleiben wir. Niemandsland wird auch versuchen, im neuen Jahr 2012 gerecht, gut und ehrlich zu bleiben. Ungerecht natürlich auch. Wir sind natürlich auch oft gerne ungerecht zu denen, die selbst ungerecht sind. Was fehlt in dieser Welt, in dieser Gesellschaft? Und wenn sie es noch so feiern und uns noch so um die Ohren schreien, wie frei wir doch wären, wie viel Freiheit es hier gibt, die Sklaven, die nicht sehen, wie unfrei sie sind, denen widme ich das nächste Lied. Das Lied heißt Freiheit. Jo. Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht und was Süßes zu sehen. Freiheit, Freiheit, die Kapelle runterta. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Die fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollten es Bayern nicht versäumen. Sollen wir heute stehen, sollen tanzen, auch aufregen. Freiheit, Freiheit ist das einzige, was zählt. So kommt jetzt, meine Süßen, komm! Das einzige ist so. Vielleicht beginne ich das nächste Thema mit einem Witz. Man sieht eine Neonazi-Demonstration und man sieht den Einsatzleiter der Polizei und die Gegendemonstranten, Linke, die reden mit der Polizei, man sollte die Neonazi-Demonstration verbieten und der Einsatzleiter holt sich Erlaubnis aus dem Innenministerium. Nach einer Weile sagt er zum Sprecher der Gegendemonstranten: Tut mir leid, das ist keine Neonazi-Demonstration, die können wir nicht auflösen. Es ist ein Betriebsausflug des Verfassungsschutzes. Das war der erste Witz, den ich heute erzählen möchte. Der zweite Witz spielt im Klo von Modis und Fitch in New York, Wall Street. Zwei Manager in der Silvesternacht beim Pissen. Sagt der eine: Was hast du dir denn vorgenommen fürs neue Jahr? Sagt der zweite: Frankreich. Zwischen Vampiren und Faschisten eingeklemmt, befinden wir uns im Moment? Das Thema innere Sicherheit in Deutschland ist ein Top-Thema. Es sind noch keine Köpfe gerollt. Es ist noch niemand groß zurückgetreten wegen des Massenmords der Neonazis über ein Jahrzehnt an unbescholtenen Bürgern ausländischer Herkunft. Zwei Monate nach dem undurchsichtigen Tod, dem sogenannten Freitod der Neonazi-Terroristen, liegt ein erster geheimer Untersuchungsbericht vor. Das Dokument ist Zeugnis eines Staatsversagens, so der Spiegel. Unter den Augen der Behörden konnten die Rechten ihre Mordserie vorbereiten und in aller Ruhe ausführen. Sie wurden von Anfang an beschattet und beobachtet, die Neonazis, und es wurde von Anfang an nichts getan, um ihre Mordserie zu verhindern. Sie hatten Sprengsätze, sie hatten Videos vorbereitet, sie hatten Waffen, sie fuhren rum und spionierten ihre Opfer aus, immer dicht gefolgt vom Verfassungsschutz, und niemand griff ein, niemand tat etwas. Fast könnte man sogar sagen, im Gegenteil. Es gibt Hinweise darauf, dass das sogar mit freundlichem Wohlwollen begleitet wurde. Aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Wir zitieren einmal aus dem Spiegel von dieser Woche. Da geht es um ein Foto, das gemacht wurde, wo die Neonazis sich treffen und am 6. Mai 2000 ein konspiratives Treffen abhalten zur Vorbereitung ihrer Terroranschläge. Das Foto findet sich in den Unterlagen, die zurzeit von den Ermittlern ausgewertet werden. Es ist ein Dokument des Scheiterns, so der Spiegel. Der 6. Mai 2000 ist das Datum, das einen Tiefpunkt der staatlichen Ermittlungen gegen die spätere Zwickauer Zelle markiert. So werden sie genannt, die Zwickauer Zelle. So viel amtliches Versagen war selten. Damals, an jenem folgenreichen Samstag vor über 11 Jahren, hätten Polizisten und Verfassungsschutz womöglich eine Eskalation der Gewalt verhindern können, in deren Folge 8 Deutsch-Türken, ein Grieche und eine Polizistin starben. Erschossen von Bönhardt und Mundlos von September 2000 bis April 2007. Sie hätten die Terrorkarriere des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds, NSU, wie sich die Mörder nannten, stoppen können, ehe sie richtig begann. Aber die Beamten griffen nicht zu, als sie wussten, dass Bönhardt, Mundlos und Zschäpe Chemnitz als Versteck nutzten. Ausgerechnet Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt. Die Neonazis wurden zwar beobachtet, aber nicht festgenommen. So konnten sie ungestört ihre Mordserie vorbereiten. Das Scheitern von Chemnitz und andere Fehler sind vom Bundesamt für Verfassungsschutz auf knapp 30 amtlich geheim gehaltenen Seiten festgehalten, die kurz vor Weihnachten der Bundesregierung, dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags und den Bundesländern zugingen. In ihrem Bericht, der auch dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel vorliegt, schildern die Verfassungsschützer Details der Jagd auf das Trio. Sie beschreiben, wer dort Geld sammelte, wer Waffen beschaffen sollte und wer die Verbindung in den Untergrund hielt. Und sie schildern, wie es dem Verfassungsschutz gelang, einen V-Mann an die Gruppe heranzuspielen, bis er direkten Kontakt hatte. Der Staat, das machen die Lektüre des Berichts und Recherchen des Nachrichtenmagazins Spiegel in Thüringen und Sachsen klar, wusste bis 2001 viel über die Neonazis im Untergrund. Die Behörden waren weit besser über das Nazi-Trio informiert als bislang bekannt. Sie hatten sogar Hinweise darauf, dass die Neonazis nach ihrem Verschwinden bewaffnete Aktionen planten. Und noch etwas macht der geheime Report deutlich. Der Vorwurf, die Behörden hätten die Rechtsextremisten nicht entschieden genug verfolgt, ist falsch. Es ist schlimmer. Der Bericht zeichnet das Bild eines Staates, dessen Organe versagt haben. Informationen wurden nicht oder nicht rechtzeitig zwischen den Behörden weitergegeben. Polizei und Verfassungsschutz, Landes- und Bundesbehörden trauten sich nicht mehr über den Weg. Die meisten Menschen sind so undankbar dafür, dass sie noch leben. Der Staat leitet bekanntlich sein Gewaltmonopol aus dem Versprechen ab, seine Bürger zu schützen. Im Fall der 9 Einwanderer und der Polizistin Michelle Kiesewetter, die von den Neonazis ermordet wurden, hat der Staat dieses Versprechen nicht eingelöst. Ob aus Unfähigkeit oder aus Vorsatz, lassen wir dahingestellt. Für eine braune Staatsaffäre, so schreibt der Spiegel, mit Geheimdiensten, die an den Morden beteiligt waren, gibt es bislang keine Hinweise. Wenn der Spiegel das schon so vorsichtig formuliert, kann man davon ausgehen, dass vielleicht sogar bald noch was ans Licht kommt. Das heißt, dass Behörden und Verfassungsschutz direkt mitverwickelt waren. Aber soweit, wie gesagt, ist noch niemand gekommen. Kein Journalist ist weitergekommen als bis zu den Neonazis selbst. Die Mordserie befand BKA-Präsident Jörg Zirke zerknirscht, habe das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat fundamental erschüttert. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU spricht gar von hochpolitischen Folgen für die Außenwirkung Deutschlands in der Welt. Es wird eine zentrale Trauerfeier für die Opfer geben und Prozesse gegen die mutmaßlichen Unterstützer der Mörder. Der geheime Bericht für das Parlament ist nun der erste Versuch, auch den staatlichen Blackout aufzuarbeiten. Ich weiß nicht, wie genau du diese ganze Geschichte verfolgt hast, Werner, aber in einem dieser Dönerläden, wo die Mörder einkehrten und dann ihren Mord ausführten, saß ein Verfassungsschutzmitarbeiter, während gemordet wurde, und verschwand danach. Die Polizei rief auf, Zeugen, die sich vielleicht trauten, etwas zu sagen, die sich melden sollten, und dieser Mann hat sich nicht gemeldet. Das Einzige, was bekannt ist über diesen Mann, seine Identität wird meines Wissens noch geheim gehalten, ist, man nannte ihn in den Verfassungsschutzkreisen selber den kleinen Adolf, wegen seiner rechtsextremistischen Neigungen bzw. Meinungen. So ein Gesindel hat sich also in die staatlichen Behörden eingeschlichen bzw. hat sich nie rausgeschlichen, weil der Verfassungsschutz war ja von Anfang an auch von alten Faschisten unterwandert bzw. mitgegründet worden. Das heißt, die Tradition, die braune Tradition Deutschlands, hat in dieser Behörde wahrscheinlich am klarsten und am stärksten weitergelebt von allen anderen deutschen Behörden. Ich weiß nicht, ob man das so formulieren darf. Oder sollte. Deshalb, wenn die sagen, durch diese Geschichten wurde das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat erschüttert, also da möchte ich mich gerne ausdrücklich ausnehmen davon, weil mein Vertrauen in diesen Rechtsstaat, das ist schon vor Jahrzehnten verschwunden. Also mich wundern diese Sachen überhaupt nicht. Klar, gut, wir sind natürlich Menschen, die wir vielleicht angefangen haben, kritisch zu denken und kritisch zu beobachten und vielleicht auch aufgrund unserer Lebenserfahrung wissen, dass diese Behörde wirklich kein Freund der Bürger ist. Im Gegenteil, dass genau diese Behörde ein brauner Sumpf ist und auch vielleicht noch lange bleiben wird, bis da endlich mal aufgeräumt und ausgekehrt wird. Das ist bekannt seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass zum Beispiel der Verfassungsschutz Linke beobachtet, auf dem linken Auge überscharf sieht. Er hat ein riesiges linkes Auge und das rechte Auge ist so gut wie blind. Das ist bekannt, das wissen viele Leute. Moment, das eigentlich Schlimme, das ist so wie so ein Tintenfisch, ja, diese Nazis da mit seinen Fangarmen und so, jetzt wie hier bis in die Geheimdienste hinein. Dieser Filz, das ist eine Sache, ja, das ist natürlich schlimm und die organisierten Nazis in, mit ihren Gruppen und Parteien und so, aber eben doch von den absoluten Zahlen her doch noch relativ klein alles, ja. Und die eigentliche Gefahr sehe ich eigentlich mehr bei diesen faschistoiden Dumpfbacken, die in den sogenannten demokratischen Parteien, die uns jeden Tag mit ihren populistischen Diskursen da überschwemmen und dann auf diese Weise eben rechtsradikales Gedankengut und Ausländerfeindlichkeit und Rassismus befördern, ja, und dann findet halt, hier ist die eigentliche Gefahr, denke ich, ja, und dann ist halt so, der kleine Mann auf der Straße, der sogenannte Otto Normalverbraucher, na, immer sehr leicht und sehr schnell anfällig für solche Parolen, die Juden oder heute die Immigranten nehmen uns die Arbeitsplätze weg und sind unser Untergang. Wenn er das sowieso so fühlt und spürt und dann kommt einer von denen da oben, Und dann sagt er das, ja, der ist ein, aber in einer demokratischen Partei, ne, wie CDU oder auch Herr Sarrazin oder von der SPD oder hier in Spanien von Partido Popular und Convergencia y Unión, dann kommt es bei den Leuten so an, aha, wenn der das sagt, wenn die das sagen, da muss ja irgendwas dran sein, ja. Und dann findet das statt, wie man bei uns in Schwabenland gesagt hat, ne, wenn du ein Problem hast, dann gehst halt zum Schmied und nicht zum Schmiedle, gell? Hat man das verstanden? Ja, du musst zum Schmied gehen und nicht zum Schmiedchen. Ja, genau. Zum Schmiedlein, wenn du ein Problem mit Eisen hast oder was. Und dann wähle ich dann eben doch gleich die richtigen Rechten und nicht die, die in den sogenannten demokratischen Parteien rechts daherreden. Ne? Historisch haben die Rechten, die Faschisten, ja immer eine Mission, so könnte man das vielleicht sogar sagen. Die historische Mission der Nazis war natürlich, die Ausdehnung der Arbeiterrevolution auf europäischem Boden zu verhindern und die Interessen der privilegierten Klassen zu schützen, auch auf die Gefahr hin, eben alles kaputt zu schlagen. Wir befinden uns vielleicht wieder in einer ähnlichen Situation. Das heißt, immer dann, wenn es im Volke brodelt und gärt gegen die Gemeinheiten und Frechheiten und Ungerechtigkeiten der obersten Klasse, der Ausbeuter, der Parasiten, dann werden warmherzig immer wieder offen bzw. versteckt rechtsextreme Gedanken, Gruppen und Bewegungen gefördert, um die Leute in Schach zu halten, um Angst zu verbreiten, ein Klima der Angst, ein Klima des Terrors, um einfach von unten den Menschen etwas entgegenzusetzen, wenn sie Freiheit, Recht und Gerechtigkeit fordern. Dann kommen diese Neonazis und erzeugen ein hässliches Klima von Terror und Angst. Das ist wahrscheinlich die historische Mission dieser Leute. Und die kann man ihnen als Herrschaftsinstrument vielleicht nicht so leicht aus der Hand schlagen. Die sind nämlich auch da und knüpfen natürlich an etwas an, was die niedersten Instinkte der Menschen auch in sich bergen. Die niedersten Instinkte sind halt Neid, Angst, Futterneid, Hass auf Andersartiges. Das sind latente Instinkte, die schlummern wahrscheinlich in jedem Menschen. Und die zu fördern und herauszukitzeln, auch den Konkurrenzkampf zu fördern durch diese ganzen idiotischen Konkurrenzkampfshows, durch die ganzen im System selber eingebauten Kampf jeder gegen jeden Mechanismen, all das fördert natürlich ein faschistisches Denken und einen faschistischen Charakter. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn es zu diesen Pogromen kommt, dann wie jetzt vor kurzem in Italien, ne? Hier geht's jetzt auch los, im Stadtteil hier in Barcelona haben sie vor kurzem Senegalesen erschossen. Gestern oder vorgestern ein Immigrant, 21 Jahre alt, aus Guinea-Conakry, glaube ich, der in einer diesen Konzentrationslager eingeliefert war, hier in Spanien, die man euphorisch nennt CIES, diese Centros de Internamiento de extranjeros, exacto. Ja. Ja. De extranjeros illegales. Ja. Irgendwie sowas. Die dann also dort unter sehr beklagenswerten Bedingungen leben, schwer überhaupt, wenn überhaupt, Kontakt kriegen zu irgendwelchen Anwälten, um sich zu verteidigen, die natürlich abgeschoben werden sollen. Keine ärztliche Versorgung oder dauert's ewig, bis mal ein Arzt vorbeikommt. Ja, und da ist jetzt gestern oder vorgestern ein 21-Jähriger gestorben und seine Kollegen sagen, also andere, die dort interniert waren, dass er Atembeschwerden hatte. Arzt wurde alarmiert, aber niemand kam und am nächsten Tag war er tot. Die Polizei bestreitet das. Ja, die sagen, das sei ein sogenannter Morte subita gewesen. Sei einfach so plötzlich gestorben. Was bei kräftigen jungen 21-Jährigen ja sehr häufig vorkommt. Genau. Ja, und das ist die Gefahr. Ich glaube, dass solche Geschichten werden wir in Zukunft häufiger hören und lesen in der Presse. Ja, Niemandsland, 91.4 FM, hier bei Contrabanda. Ein neues Jahr hat begonnen. Wir bleiben dran an den Themen, die uns beunruhigen, die uns Sorgen bereiten. Eines dieser Themen ist die unglaubliche Nazi-Attacke, der viele Menschen ausgesetzt sind, waren und wahrscheinlich noch sein werden. Diese Nazi-Attacke hat ein Klima geschaffen, das kann man nur mit Terror und Angst bezeichnen. In der Zeitschrift Eulenspiegel, eigentlich eine Satirezeitschrift, die wird von ostdeutschen ehemaligen Linken gemacht, gibt es einen sehr interessanten Artikel, der ist auch keine Satire, sondern der ist sehr ernst, bei allen Witzen, die da gemacht werden. Die Überschrift heißt Kein Dönerland in dieser Zeit, in Anspielung auf dieses schöne alte Volkslied, Kein schöner Land in dieser Zeit. Da haben wir einen Witz auch, einen Bilderwitz, da sieht man einen Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, der weist seinen kleinen Mitarbeiter, den kleinen Adolf, zurecht. Der kleine Adolf ist eben der, der in der Dönerbude war und dem Mord beiwohnte und dann einfach verschwand und sich nicht als Zeugen meldete. Den kleinen Adolf sieht man da im Bundesamt für Verfassungsschutz in Nazi-Uniform rumlaufen mit Hitler-Schneuzer und Seitenscheitel im Zackschritt, im Stechschritt, und sein Chef weist ihn zurecht und er sagt, so können Sie hier nicht rumlaufen, Kollege, wo bleibt denn da die Tarnung? Ein sehr gut gemachter Witz. Kein Dönerland in dieser Zeit. In Deutschland fliegen nirgendwo mehr blaue Bohnen als an Dönerbuden. Vor allem, wenn der Inhaber zufällig aussieht, als wäre er ein Ausländer mit Migrationshintergrund. Die offizielle Statistik besagt, seit dem Jahr 2000 hätten allein im Land Brandenburg deutsche Nationalsozialisten öfter als 60 Mal Imbisskioske angegriffen. Zumeist waren es Brandanschläge und Zeitungen mutmaßen gern, das waren doch bestimmt die selber. Versicherungsbetrug lag nahe, auch Familienfäden oder Schutzgelderpressung durch die Halbmond-Mafia. Jedenfalls mochte sich kein Staatsanwalt vorstellen, dass eventuell deutsche Patrioten die Brandstifter gewesen sein könnten. Angesichts einer Unzahl derartiger Delikte richteten die deutschen Sicherheitsbehörden hurtig eine zentrale Islamistendatei ein, um den Kampfmusulmanen das Handwerk zu legen. Die Kartei hat sich bewährt. In den vergangenen 20 Jahren verloren bei rassistischen Gewalttaten 48 Personen ihr Leben. Das behauptet die Bundesregierung. Bei der Amadeo-Antonio-Stiftung können sie besser zählen. Es sind mindestens 182 Opfer durch faschistische Neonazi-Gewalt in Deutschland. Am Neujahrsmorgen 2011 betritt der 25-jährige Neonazi Francesco L. mit patriotisch gesinnten Freunden einen Dönerimbiss in Schöneberg an der Elbe. Du bist kein Deutscher, eröffnen sie dem Inhaber so schlagfertig, dass er im Krankenhaus behandelt werden muss. Francesco, lustig auch, italienischer Name für einen deutschen Neonazi, ist ein erfahrener Folterknecht und hat bereits vor Monaten einen 12-jährigen Jungen mit schwarzer Hautfarbe eine Stunde lang erfolgreich misshandelt. Er bedrohte ihn mit einer Gaspistole, schlug und trat ihn, drückte auf einem seiner Augenlider eine glühende Zigarette aus und zwang ihn, auf alle Fragen mit »Jawohl, mein Führer« zu antworten. Neujahrsmorgen 2011, wie gesagt, heute. Noch vor wenigen Wochen erklärte Bundesinnenminister Friedrich im Brustton der Überzeugung, er habe keine Hinweise auf rechtsterroristische Aktivitäten in der Bundesrepublik. Seitdem sind schon wieder unzählige Kameraden in schwarzer Kluft und schwarzen Springerstiefeln mit weißen Schnürbändern unter dem Schutz der Polizei die deutschen Straßen auf- und abstolziert. Die Polizei tritt als Schutz und Schirm der Neonazis auf, weil das Gesetz es befiehlt. NPD-Kampfdemos, die Bürgermeister angewidert absagen, werden anschließend von deutschen Richtern in der Regel genehmigt. Denn die nationalen Demokraten sind ja Gottlob keine verbotene Partei. Und genau dies ist eines der Mysterien des deutschen Rechtsstaats. Spontane Sitzblockaden, sogenannte Antifaschisten, werden als Zivilcourage nicht akzeptiert. Sie sind ungesetzlich und müssen zügig abgetragen werden. Und wenn ein Weichei wie Thierse, der Vizepräsident des Deutschen Bundestags, sich an einer Sitzrandale beteiligt, kriegt er ein Ermittlungsverfahren vom Verfassungsschutz an den Hals. Na, aber hallo! Er sollte sich ein Beispiel nehmen an der Familienministerin Frau Christina Schröder, die nicht nur auf dem rechten Auge, sondern auch auf allen Hühneraugen blind ist. Für Neonazi-Aufmärsche. Ihr ist es Herzenssache, die ausgewogene Finanzierung von Projekten gegen Extremisten sicherzustellen. Parole Augen links. Ich wiederhole, 13 Jahre lang reisten drei Einzeltäter von der Terrorzelle Zwickau, inzwischen wird in den Medien im folkloristischen Schunkeldeutsch als Neonazi-Trio verniedlicht, unbehelligt durch unsere Heimat. Die Banditen nannten sich Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, hissten Reichskriegsflaggen, bauten Bomben, überfielen Banken und erschossen 10 Menschen, darunter eine Polizistin. Fahnder kamen ihnen mehrfach verdammt nahe, scheuten vor dem finalen Zugriff aber immer wieder zurück, weil die Mörder und Räuber verabsäumten hatten, Bekennerschreiben zu hinterlassen, wie es sich eigentlich gehört hätte. Als die Dönerkiller, denn Menschen ermorden sie wohl nur, um den ekelhaften Döner auszurotten, 2006 in Kassel den rassefremden Yahil Yozgat in einem Café erschossen, war ein IM des hessischen Verfassungsschutzes im Hintergrund leibhaftig zugegen und trank seinen geschäumten Milchkaffee. Seine Schlapphutkollegen nannten ihn im internen Dienstgebrauch liebevoll den kleinen Adolf. Nach der Hinrichtung fuhr der kleine Adolf ganz relaxed vom Außentermin in Yozgats Café heim. Obwohl die Polizei dringend Zeugen suchte, erfuhr sie vom kleinen Adolf kein Sterbenswörtchen. Natürlich auch nicht von den zahlreich in der Szene, wie der kackbraune Mob vom Feuilleton gern den Kulturschaffenden zugeordnet wird, verteilten V-Leuten. Die haben für die Demokratie eine wichtige Funktion. Sie verteilen die Honorare, die sie vom Verfassungsschutz erhalten, an ihre Kameraden, damit die Nazi-Strukturen nicht zusammenbrechen. Denn wenn sie zusammenbrechen, kann der Verfassungsschutz sie ja nicht mehr beobachten. Stechen an dem Ort. Blöcke und die Fragen will ich Kopf nicht ruhen lassen. Ein Schild nur schlagen kann. Das ist mir viel zu transparent. Ich kann's nicht sehen, kann's so fühlen. Das ist mir viel zu transparent. Ist mir alles viel zu fremd. Und ich nenn's lieber Namen, denn so ist für alle Zeiten. Und ich nenn's lieber Namen, weil ich es fühle, will zu streiten. Hallo, als hier ist der Typ, du seit Jahren und täglich weißt, ist der Typ, bei dem du wohnst, ohne zu wissen, wie er heißt. Hallo, als du Arschloch, hallo, als du Arschloch, hallo, als du Arschloch, hallo, als du Arschloch. Ja, ganz schön wortgewaltig, die Jungs von Jupiter Jones, so nennen die sich. Das sind vier Jungs aus der Eifel. Die haben ihre gemeinsame Liebe zum Punk und zum Punkrock zusammengefasst in dieser Gruppe. Das Album heißt Holiday in Catatonia. Das sind 11 hochkarätige deutschsprachige Indie- und Punkrock-Songs mit, wie wir gehört haben, Tiefgang und entwaffnendem Pop-Appeal. Ja. Von denen gibt's heute noch ein bisschen mehr auf dem Programm hier im Niemandsland. Weiterhin wird heute vorgestellt natürlich auch in unserem Musikprogramm das letzte Album von Herbert Grönemeyer. Ich kann jetzt schon mal sagen, ein wirklich starkes Ding. Schiffsverkehr heißt das. Da werden wir auch vielleicht ein paar Lieder spielen, zumindest eins. Dann wird es ein bisschen Musik von, ja, Roger Cicero geben, ein bisschen mehr poppig, ein bisschen mehr ins Schlagermäßige spielende. Schade, Roger Cicero hat den Jazz ein bisschen verlassen und hat sich ins Poplied begeben. Und ich glaube, das ist ihm nicht so gut bekommen. Wir mögen ihn natürlich hier im Niemandsland. Wir finden seine Lieder toll, die er bis jetzt gemacht hat. Aber das neue Album werden wir nachher vorstellen und auch ein bisschen kritisieren. Jo, Niemandsland. Samstag, der 7., ne? Ist heute, Werner? Der 7. Ja, so Januar 7.8. Also 2012. Und wir begrüßen noch einmal alle Damen und Herren, Freundinnen und Freunde, die jetzt erst aus dem Bett gefallen sind, am Frühstückstisch sitzen und harte Punkrock-Lieder hören, beziehungsweise jetzt etwas Weicheres, etwas Ruhigeres. Jazz von Frau Olivia Trummer und ihrem Trio. Wir hatten gehört, ein beispielloses Verbrechen ist geschehen unter den Augen der Öffentlichkeit, unter den Augen des Verfassungsschutzes. Bisher wurden die Opfer selber verunglimpft, wie in Mexiko auch. Wenn da ein Massenmord begangen wird, dann beginnt die Polizei erst einmal die Angehörigen und die Familien der Ermordeten zu beschuldigen. Es wäre ja ein ajuste de cuentas, ein gegenseitiges Abrechnen in irgendeiner Drogenszene, was oft eine Lüge ist, um die Unfähigkeit und die Korruption und vielleicht sogar die Komplizenschaft der Polizei zu vertuschen. Ähnliches ist in Deutschland passiert mit der Neonazi-Mordserie und wir schämen uns dafür, dass wir ja aus diesem Land kommen, wo so etwas geschieht. Ich zumindest. Wie sieht's aus in der schönen neuen Finanzwelt, Werner? Gibt's da etwas Neues? Ich sehe, du hast da einiges vorbereitet. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zu den Nachrichten. Die Finanzwelt, also tatsächlich haben wir heute den 7. Januar, einen Tag nach den Heiligen Drei Königen. Das ist ja der Tag, wo wir unsere neuen Spielzeuge dann ausprobieren dürfen und so. Was haben sie uns denn gebracht, die Heiligen Drei Könige, ne? Bis jetzt im neuen Jahr? Ja, eine Fahrpreiserhöhung von satten 30%. Hallo, hallo. Ja, sogar Bissing, dieser Fahrraddienst hier, kostet jetzt nicht mehr 35 Euro im Jahr, wenn du dich da einschreibst, sondern 44. So geht's weiter. Ja, Benzin, Licht, Wasser, Gas, alles das sind die Geschenke, die uns die Reyes gebracht haben, und Steuererhöhung natürlich. Und ich persönlich bin ziemlich sicher, dass wahrscheinlich zur Osterwoche dann auch nochmal an die Mehrwertsteuer man rangeht. In diese Richtung geht's. Und unser Rey, unser König hier, der schwätzt ja dann auch immer Anfang Januar zu seinem Geburtstag darum. Und er spricht jetzt nicht etwa von ethischen Prinzen oder ethischen Schwiegersöhnen oder ethischen Prinzessinnen. Er spricht von ethischen Prinzipien, die wir einhalten sollten, wo sich alle dran halten sollten. Und dann wird es uns allen besser und gut gehen. Versuchen wir das doch einfach mal. Ich kann da nur folgenden Kommentar zu machen. Moment. Das ist unser Kommentar zu den ethischen Prinzipien des Königs. Vielleicht noch einen. Moment, ich habe noch einen Kommentar. Hast du ihm einen gehustet? Moment, hier, ich habe noch was Schlimmeres. Ja, das sind die Kommentare, die wir wirklich machen müssen, wenn diese Leute anfangen, uns von Moral und Ethik zu predigen. Prinzessinnen furzen auch. Ja. Ja, das sind unsere Kommentare. Mehr braucht man dazu gar nicht zu sagen. Diese Leute sind einfach, für uns zumindest. Ja, aber wie gesagt, das neue Jahr ist gerade eine Woche alt und man kann schon absehen, wie es weitergeht mit der sogenannten Krise. Ne? Also Krise ist sowieso so ein beschönigendes Wort. Eigentlich, was weitergeht und immer verschärft weitergeht, ist einfach unser System hier, der Kapitalismus, immer unverschämter und dreister stellt er seine dreiste Fratze zur Schau. Ja. Es geht gar nicht mehr, wie wir vorher gesehen haben, bei diesen Bettlern in Paris da. Ja. Es geht nicht mehr darum, irgendwas versuchen zu beschönigen oder das, was passiert, mit irgendwelchen sozialen oder demokratischen Mäntelchen zu verhüllen. Die Scham ist vorbei. Ja. Die Reichen immer reicher, die Ärmen immer ärmer und ohne jede Hemmung. Ne? Also wenn ich sage, die hässliche Fratze, ich meine das auch wörtlich. Ja? Man braucht sich nur die Visagen der einzelnen Minister in der Rajoy-Regierung oder auch in der Mas-Regierung sich anzugucken. Ne? Das sind authentische Gruselkabinette, einfach vom Gesicht her. Ja, es sind hässliche Menschen, das muss man sagen. Es sind wirklich hässliche Menschen, denen vielleicht auch, ich weiß nicht, was ihnen die Gesichter so verzerrt oder hässlich macht. Ja. Ich weiß auch nicht, wie solche Leute, die ja doch selber ordentlich dafür sorgen, dass nur junge, schlanke Frauen als Sekretärinnen in ihre Vorzimmer kommen, dass diese hässlichen Männer einfach so eine Macht erobern können. Wie Michael Moore sagte, stupid white man, hier könnte man sagen, ugly old man. Ja, also dieser Wirtschaftsminister da zum Beispiel, ja, De Guindos heißt er, das war der früher bei Lehman Brothers, ja, war, ne, ist jetzt Wirtschaftsminister. Oder dieser Montoro da, der Finanzspezialist in Anführungszeichen, ja, also, oder auch hier in Katalonien, ne? Einfach diese Gesichter braucht man sich nur anzugucken, dann weißt du schon, was da von denen zu erwarten ist. Ja, und in der Konsequenz, ne, jetzt nicht nur Spanien, sondern die um Weihnachten herum die Finanzmärkte, die sogenannten, hatten sie ja den Würgegriff um den Hals der Länder der Eurozone ein bisschen gelockert, ne? Aber jetzt in den letzten Tagen, jetzt im neuen Jahr, wird wieder heftig zugegriffen, ne? Und die Ratingagenturen drohen wieder. Börsenkurse runtergegangen in der ersten Januarwoche um über 3%. Dann die sogenannten Risikoprämien, also was die Hedgefonds, die Spekulanten verlangen, wenn sie den Staaten Geld leihen. Und zwar nicht nur in Spanien, in allen Ländern wieder raufgegangen. In Spanien sind wir jetzt bei fast 4% Risikoprämie, die also Spanien mehr zahlen muss als Deutschland, wenn sie ihre Schuldverschreibung verkaufen. In Italien 5,5%, 18% mehr als Ende Dezember. In diese Richtung geht's. Und ich habe so das Gefühl, wir müssen was machen. Wir müssen dieses Jahr 2012 insofern zum Jahr der Würde versuchen zu verwandeln, weil wir verlieren unsere Würde, wenn wir uns das weiterhin gefallen lassen, was die mit uns machen. Was wir kannten. Wir haben's versucht, verloren, verstanden und verkauft. Sahen nie zurück, selbst wenn wir rückwärts rannten. Das ist heute alles, was ich weiß. Jeder kleine Schritt hat seinen Preis. Jeder kleine Schritt tut schrecklich weh. Und man bemerkt, dass alle anderen in die umgekehrte Richtung gehen. Das war das Jahr der großen Gesten, der Neugeborenen, halb verwesten. War alles gleich, nur doppelt tief. Das war das Jahr, in dem ich schlief. Das war das Jahr der großen Gesten. Das ist auch gut so, weil's große Fragen gibt. Wie viel Leben passt hier eigentlich rein? Mehr als irgendwer erwartet hat. Und wie du selber sehen könntest, du würdest es nicht glauben. Du denkst und träumst und redest so winzig, dass es unter der Tür durchpasst und endlich mal nach draußen kommt. Alles besser als das, was war. Wir werden sehen, hier ist es ätzend kalt und viel zu hell für jemanden, der so ungern in die Tiefe schaut. Mann, am Ende dieser Leitung fängt er an. Der Trost und alles, was wir dafür halten. Man will Verständnis, denn man tut halt, was man kann. Den Blick nach vorn, doch alles bleibt beim Alten. Das ist heute alles, was ich seh. Jeder kleine Schritt tut schrecklich weh. Jeder kleine Schritt hat seinen Preis. Wenn man trotz allem schwimmen fern will, von da draußen leider gar nichts weiß. Das war das Jahr der großen Gesten, der Neugeborenen, halb verwesten. War alles gleich und doppelt tief. Das war das Jahr, in dem ich schlief. Das war das Jahr der großen Gesten. Halb Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 7. Januar 2012. Die vermischten Katastrophen und Meldungen. Hier im heutigen Niemandsland. Bei Contrabanda 91.4 FM, Barcelona. Berlin. Hetze, Anschläge, Morddrohungen. Rechtsextreme greifen im Wochentakt Politiker und Büros der Linken an. Jetzt wird der Schutz fürs Spitzenpersonal verstärkt. Politiker der Linken sind im Visier der Rechtsextremen. Monatlich mindestens 4 oder 5 Anschläge zählen Genossen und Polizisten zurzeit bundesweit. Häufig waren es mehr. Wie gesagt, linke Funktionäre. Rechtsextreme greifen auch Vertreter anderer Parteien an. Sie verletzen Ausländer, Homosexuelle, Obdachlose und sogar Polizisten. Seit Jahren verlangt zum Beispiel die innenpolitische Sprecherin der linken Fraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, regelmäßig Auskunft von der Bundesregierung. Warum gibt es so viele Lücken in der Opferstatistik rechter Gewalt? Wo finden die Skin-Konzerte statt? Was macht eigentlich der Verfassungsschutz? Deshalb ist sie Zielscheibe der Neonazis. Jelpkes Archiv ist als Informationsquelle gefragt. Und das ist auch den Neonazis nicht verborgen geblieben. Täter schossen Stahlkugeln durch die Fenster ihres Wahlkreisbüros in Dortmund. Sie durchschlugen die Tür mit einem Pflasterstein, beschmierten die Wände, versprühten Säure. Allein im vorigen Jahr gab es 4-mal solche Attacken. Eine Versicherung, die für den Glasbruch aufkommen würde, findet Jelpke schon seit Jahren nicht mehr. Eine parteiinterne Statistik führt für die Zeit vom Januar 2010 bis Sommer 2011 weit über 100 polizeibekannte Attacken gegen linke Politiker und Büros auf. Nordrhein-Westfalen und Ostdeutschland sind demnach Schwerpunkte der Aggression. Anonyme Drohungen wie "Wir kriegen euch alle" sind dabei noch das harmloseste. Berlin, es gibt einen Aktionstag am kommenden 15. Januar. Die Regierenden verstricken sich mit der falschen Krisenpolitik immer tiefer in die Euro-Krise. Anstatt endlich den Finanzsektor zu regulieren und Vermögen umzuverteilen, wollen Merkel und Co. alle europäischen Staaten auf eine verhängnisvolle Sparpolitik verpflichten. Diese führt nicht nur in eine ökonomische Rezessionsspirale. Die EU steuert mit solchen Maßnahmen auf einen Demokratie-Crash zu. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen gegen diesen zerstörerischen Kurs auflehnen. Der Protest geht weiter. Am nächsten globalen Aktionstag, dem 15. Januar 2012, werden in vielen Städten wieder Aktionsgruppen auf die Straße gehen und eine Krisenpolitik fordern, die sich an den Bedürfnissen der Menschen statt an den Profitinteressen von Banken und Kapital orientiert. Dresden. Aller guten Dinge sind 3. Auch dieses Jahr soll der Aufmarsch der extremen Rechten in Dresden verhindert werden. In den vergangenen 2 Jahren ist es gelungen, die Nazis zu blockieren. Bei der Vorbereitung auf den Februar 2012 hat sich wieder ein großes Bündnis von Parteien und Gewerkschaften bis zur Antifa gebildet, das dazu aufruft, zu blockieren, bis der Nazi-Aufmarsch Geschichte ist. In einem Mobilisierungsvideo erklären Aktive, warum sie nach Dresden fahren und warum sich die Bewegung nicht von Strafanzeigen und Handyüberwachung einschüchtern lässt. Am 13. Februar beginnen die Aktionen gegen den Nazi-Aufmarsch mit einem Täterspuren-Mahngang. Seit 2010 wird mit dem bundesweiten Bündnis Dresden an Nazifrei dem Aufruf Folge geleistet. Mit Hilfe des Paragraphen 129 Bildung einer kriminellen Vereinigung wird mittlerweile gegen ca. 35 Personen strafrechtlich ermittelt. Die Folgen für die Betroffenen sind noch nicht abzusehen. Abzusehen ist jedoch, dass dieser Versuch der schweren Kriminalisierung bürgerschaftlichen Engagements einzig dem Ziel dient, den Widerstand gegen den Nazi-Aufmarsch in Dresden zu spalten, zu schwächen und zu brechen. Mit Hilfe des Paragraphen 129a, wie gesagt, wird versucht, die Leute einzuschüchtern. Ich muss nach Dresden, weil jedes Jahr, seit ein paar Jahren, am 13. und 14. Februar, am Jahrestag der Bombardierung der Stadt, Nazis aus ganz Europa nach Dresden kommen, um dort aufzumarschieren, um dort ihren Schwachsinn zu erzählen. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir aus verschiedensten Gruppen, aus verschiedensten Gruppierungen, von der Antifa bis hin zu bürgerlichen Spektren, bereitstehen, um den Leuten die Stirn zu bieten. Das finde ich deshalb sehr wichtig, weil ich sehe das, was passiert ist, als Einschüchterungsversuch. Nicht? Es gibt also eine ganze Menge Leute, die wollen das, was man Ruhe im Staat nennt. Ich werde auch nächstes Jahr wieder nach Dresden fahren, weil ich es sehr wichtig finde, sich gegen menschenverachtende Ideologien einzusetzen und diese zu bekämpfen. Ich habe in jener Nacht vom 13. zum 14. Februar in einem Keller der Dresdner Innenstadt gesessen, habe die Bomben heulen hören und bin dann durch das Flammenmeer gelaufen. Ich weiß aber auch aus der Geschichte, dass vordem in Deutschland erst Bücher brannten, dann Synagogen, dann deutsche Bomben auf Guernica, Rotterdam und Coventry fielen. Die Dresdner haben also keinen Grund, sich ausschließlich als Opfer zu fühlen. Weil die Gedenkkultur Dresdens angegriffen werden muss. Ich fahre nach Dresden, weil ich Lehrer bin und weil man über Demokratie nicht nur in der Schule lernt. Es ist wichtig, auch nächstes Jahr nach Dresden zu fahren, damit man sich nicht durch Repressionen in seinem antifaschistischen Engagement einschüchtern lässt. Man darf einfach nicht zulassen, dass die Braunen diese Dresden und aber auch andere Plätze für sich beanspruchen. Alle Theorien, die von der Ungleichheit des Menschen ausgehen, sind absurd. Wenn es Menschen gibt, die dafür Reklame machen, dem müssen wir entgegenstehen. Weil ich die Nazi scheiße finde. Jeder sollte sich aufmachen, nach Dresden zu fahren. Jeder, der engagiert gegen braunen Ungeist eintreten will. Weil ich es sehr wichtig finde, zivilgesellschaftliches Engagement nicht nur einzufordern, sondern auch selber im wahrsten Sinne des Wortes zu demonstrieren und dafür auch immer wieder sich notfalls auf die Straße zu setzen. Es ist wichtig zu zeigen, dass auch die Polizei und die Justiz nicht einfach machen können, was sie wollen. Weil sich die Dresdner Polizei, das Justizministerium und Innenministerium, ich glaube, nicht nur einfach Bon erlaubt hat, sondern wirklich schlechten politischen Stil sich erlaubt hat. Und deswegen kann man einfach nur aufrufen zu sagen, wir fahren aus Jena nach Dresden, um demokratische Stärke zu zeigen. So Leute aus meinem Jahrgang wirken vielleicht auch etwas deeskalierend auf die Polizei. Ich denke, die Idee, hier in der Schule über ein christliches Menschenbild zu reden und dann nicht auch noch was zu tun, widerspricht meinem Gewissen. Weil ich der Meinung bin, Dresden geht uns alle an. Wenn die falschen Leute Präsenz zeigen, öffentlich, dann sollen es die Aufrechten auch tun. Weil ich beim letzten Mal ganz viel Spaß hatte, etwas gegen die Nazis zu tun. Und ich halte es für überaus wichtig, den Neonazis den Spaß an solchen Zusammenkünften zu nehmen. Weil ich nicht möchte, dass meine Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, in der die Verbrechen des NS-Regimes verzerrt dargestellt oder womöglich ganz bestritten werden. Es ist heuchlerisch und zynisch, wenn die neuen Nazis das beklagen, was ihre geistlichen Ziehväter angerichtet haben. Und wenn der Rechtsstaat seine Demokraten nicht schützen kann oder nicht schützen will, ja, so gäb's noch Verteidiger der Demokratie auf die Anklagebank setzt, dann ist der Bürger gefragt mit seiner Courage. Bis hin zum zivilen Widerstand. Na, irgendjemand muss den Rechten zeigen, dass es so nicht gehen kann. Antifaschistischer Widerstand ist Pflicht. Berlin, Es geht um die nächste Tarifrunde der Metallarbeiter. Im Jahr 2012 werden für rund 3,6 Millionen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie die Löhne neu verhandelt. Doch die Arbeitgeber, wie immer, wollen sich trotz günstiger Konjunkturprognosen gegen üppige Zuwächse wehren. Die Reallöhne in unserer Industrie sind trotz zurückliegender Krise gestiegen, zumindest gehalten worden. Jetzt einen Nachholbedarf zu konstruieren, ist objektiv falsch und unfair, egal mit welchen Zahlen man das belegen will. Das sagt Martin Kannegießer, Präsident der Arbeit. Arbeitgeberverbände Gesamtmetall. Rekordgewinne, aber stöhnen. Eine Zahl. Die Zahl der Woche. Die Zahl der Woche heißt 6,8 Millionen. Das sind 6,8 Millionen Apple- und Android-Smartphones. Die wurden am 25. Dezember laut US-Marktforschern weltweit in Betrieb genommen. Am Weihnachtstag des Jahres 2010 waren es 2,8 Millionen dieser mobilen Minicomputer ans Netz gegangen. Thema Staatsfinanzen, Thema globale Finanzkrise. Eurokrise, Bankenbeben, Staatspleitengefahr. Mit 55, Achtung, Billionen Dollar stehen die Volkswirtschaften im Minus. Die schlechte Nachricht ist, die wahren Verbindlichkeiten sind weit höher. Die gute, es gibt noch Auswege. Es gab einmal, zu Beginn des Jahrhunderts, einen Küchenjungen aus Parma, der hieß Carlo Ponzi. Und der wanderte nach Amerika ein, der hatte 2,50 Dollar in der Tasche und einen Millionentraum im Kopf. Er konnte ihn sich erfüllen, zumindest vorübergehend. Ponzi versprach den Menschen, ihr Geld auf wundersame Weise zu vermehren, um 50% in 6 Wochen. Mit seinem exakten Scheitel und dem charmanten Akzent umgarnte Ponzi die Anleger und entfachte ihre Gier. Die ersten strichen fantastische Renditen ein. Was sie nicht wussten, der Geschäftsmann missbrauchte dafür einfach die Einsätze der nachfolgenden Investoren. So ging das Spiel weiter. Aus 10 Anlegern wurden 100, aus 100 wurden 1000, bis der Schwindel aufflog. Ponzi verbrachte viele Jahre im Gefängnis. Er starb 1949 verarmt. Sein Name ist bis heute jedem Kriminalisten ein Begriff. Und jedem Ökonomen. Wirtschaftswissenschaftler sprechen vom Ponzi-Spiel, wenn ein verhängnisvoller Mechanismus in Gang kommt. Wenn jemand alte Schulden begleicht, indem er wieder neue Schulden aufnimmt. Die Rückzahlung der jeweils neuen Kredite samt Zinsen wird in eine ferne Zukunft verschoben. Ein ewiger Prozess der Umschuldung. Es ist das klassische Schneeballsystem, wie es danach tausende Betrüger praktiziert haben, am spektakulärsten der New Yorker Finanzmakler Bernard Madoff, der bis 2008 einen Schaden von etwa 20 Milliarden Dollar angerichtet hat. Es kommen Kugeln ins Rollen, sie werden mächtig und immer mächtiger und sie enden schlimmstenfalls als Lawine, die alles mit sich reißt. Die westlichen Volkswirtschaften haben laut Spiegel nicht viel anders gehandelt als der Betrüger Madoff. Im Jahr 2011 wurden sie gleichsam überrollt von schlechten Nachrichten und alten Sünden. Fast alle haben über ihre Verhältnisse gelebt. Konsumenten, Politiker, Staaten in Europa wie in Amerika. Und deshalb sind die Regierenden zu Getriebenen jener ominösen Märkte geworden, von denen sie sich abhängig gemacht haben. Fast wöchentlich werden die Summen und Nachrichten bedrohlicher, schwindelerregender. Mit Beginn des Jahres 2012, so sorgen sich viele, kommen die Kugeln erst richtig in Fahrt. Der Spiegel hat jetzt ein paar dieser Kugeln, dieser Schneeballkugeln, die sich immer weiter aufrollen werden, erwähnt. Lesen wir einmal kurz den Katalog runter, es ist doch interessant, das sollte man wissen. Da sind zuerst einmal die Banken in Europa, die 2012 zusammen rund 725 Milliarden Euro an Schulden zurückzahlen müssen, im ersten Quartal allein 280 Milliarden Euro. Der private Markt ist ihnen weitgehend verschlossen. Die Europäische Zentralbank, EZB, hilft ihnen aus der Klemme. Sie leiht ihnen zu Minizinsen frisches Geld, so viel sie wollen. Da ist das Land. Ein Land wie Italien zum Beispiel, das gleich zu Beginn des Jahres eine exorbitante Summe an Schulden zu bedienen hat. Knapp 160 Milliarden Euro werden in den Monaten Januar bis April fällig. Im ganzen Jahr muss Italien gut 300 Milliarden Euro aufbringen. Schon jetzt tut sich die römische Regierung schwer, Käufer für ihre Staatsanleihen zu finden. Da ist die EZB, die Europäische Zentralbank, die Milliarden quasi aus dem Nichts schöpft. Fast jede Woche erwirbt sie von Portugal, Spanien oder Italien Anleihen, die sonst niemand kaufen würde, und avanciert zum Staatsfinanzier wider Willen. Inzwischen beträgt die Hilfsleistung rund 211 Milliarden Euro. Da ist die EU-Kommission, deren Präsident José Manuel Barroso sich den Einsatz sogenannter Eurobonds wünscht. Mit ihnen würden die Staaten der Währungsunion gemeinsam Anleihen begeben und auf die nationalen noch kollektive Schulden draufsatteln. Da ist der Euro-Rettungsfonds, 440 Milliarden Euro schwer, von denen 150 Milliarden bereits Griechenland, Irland und Portugal zugesagt sind. Der Betrag wird nicht ausreichen, deshalb haben die Finanzminister beschlossen, den Fonds zu hebeln, so die harmlose Umschreibung dafür, dass weitere Geldgeber mit in die Haftung gehen sollen und so das Kreditvolumen vervielfachen. Und da sind last not least die Vereinigten Staaten von Amerika, die nur deshalb noch zahlungsfähig sind, weil das Parlament in Washington die Obergrenze des Zulässigen immer weiter anhebt. Inzwischen steht der amerikanische Staat bei seinen Gläubigern mit rund 15 Billionen Dollar im Minus. Fortsetzung folgt in Kürze. Schneebälle, lauter Schneebälle, die ins Rollen kommen und mit jeder Umdrehung voluminöser werden. So manches am ökonomischen System der Industrieländer ähnelt einem gigantischen Ponzi-Spiel. Mit dem Unterschied, dass diese Variante vollkommen legal ist. Alte Schulden werden mit neuen bezahlt, ohne dass die Schuldner einen Gedanken an die Tilgung verschwenden. So geht es schon viel zu lange. Soeben erreicht uns eine Sondermeldung aus Jerusalem. Wegen geht nicht und der Messias kommt nicht. Moskau. Als der sowjetische Partei- und Regierungschef Leonid Brezhnev vom Wunsch des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte, Moskau zu besuchen. Etwas Praktisches. Man sollte die Bank wechseln, um die Politik zu verändern. Die Attac hat auf seiner Homepage die seit vielen, vielen Monaten beliebte Aktion Krötenwanderung erklärt. Krötenwanderung bedeutet, Milliarden wurden in die Bankenrettungen gesteckt, Geld, das im Sozialstaat und in anderen wichtigen Bereichen fehlt. Es reicht. Mit der Bankenwechselkampagne macht Attac Druck auf ein ganz anderes Bankensystem, in dem beispielsweise nicht mehr in Atomkraft und Waffengeschäfte investiert wird. Let's talk about money. Hole jetzt deine Kröten aus dem Sumpf und verschiebe dein Geld zu einer Bank, die andere Wege geht. Als erste Wiedergutmachungsgäste legten 300 Jodler. Man kann sich eine sehr, sehr ausführliche Broschüre bestellen. Die Broschüre Krötenwanderung, die ist überarbeitet und in der zweiten Auflage erhältlich. Dann gibt es einen Kampagnenclip zu diesem, sagen wir mal, Thema Krötenwanderung. Da hören wir mal rein. Der Kampagnenclip Krötenwanderung. Spot zu Attac Bankenwechselkampagne. Man sieht Kröten, die sich bewegen. Deine Kröten laufen nicht nur durch Geldautomaten, Hände, Bilanzen und Aktienanlagen. Sie können auch viel Unheil anrichten. Wenn du bei der falschen Bank bist, werden deine Kröten in Waffen oder Atomkraft investiert. Und die Banken wetten auf steigende Nahrungsmittelpreise und fördern damit Not und Hunger in der Welt. Wenn du bei der falschen Bank bist, versteckt sie deine Kröten in Schattenfinanzplätzen, den Steueroasen, um dort unkontrolliert zweifelhafte Geschäfte zu machen. Einige Banken sind zu groß geworden, um zu scheitern. Die Krise der Banken kostet unsere Gesellschaft viele Milliarden. Mach mit! Krötenwanderung jetzt! Das ist die Aktion Krötenwanderung von Attac. Ich kann sie allen empfehlen, die wirklich nicht wollen, dass ihr Geld von den Banken missbraucht wird zu Spekulationsgeschäften, Waffengeschäften und trüben Geldanlagen. Jo. Bei ihrem letzten Besuch auf dem Falklands erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss 5 Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkellner hielt. Und nur noch eine Meldung vom Sport. Dann haben wir die Zahl. Achtung, ich lese mal. Das sind 2 Milliarden 385 Millionen Liter. Worum geht's? Nicht um Coca-Cola, nicht um Bier, sondern um Erdöl aus den Golfstaaten. Die werden täglich durch die Straße von Hormuz verschifft. Damit passiert nach Angaben der US-Energiebehörde aus 2009 ein Sechstel der Weltproduktion die Meerenge zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman und Iran. Vorige Woche drohte Teheran, den Seeweg zu blockieren, falls die Sanktionen gegen das Regime weiter verschärft werden. Es herrscht ja seit längerem Stunk. Die Amerikaner sind nun scharf auf das iranische Öl. Sie schüren den Hass gegen die Regierung Irans. Das ist auch nicht schwer. Es ist auch wirklich eine Regierung, die niemand will. Zumindest nicht Leute, die in Freiheit leben wollen. Aber es geht ihnen garantiert nicht um die Freiheit der Menschen, sondern es geht ihnen um die Kontrolle über das Öl. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Eine Meldung zum Thema Internet. Es geht um Hacker. Ein Datendiebstahl spaltet die Hacker-Szene. Zu Weihnachten veröffentlichte eine Splittergruppe der Protestbewegung Anonymous Kundendaten der texanischen Firma Stratfor, die regelmäßig Newsletter zur globalen Sicherheitslage herausgibt. Prompt distanzierte sich der gemäßigte Flügel von Anonymous und schrieb in einem Statement, dass es sich bei Stratfor nicht um eine Firma handle, die eng mit Ermittlungsbehörden zusammenarbeitet, sondern eher um eine Art Redaktion. Anonymous attackiert keine Medienquellen. Zu den Empfängern des Stratford Newsletters gehören neben der Deutschen Bank und dem Europäischen Parlament ebenfalls der Spiegel mit Frank Rieger, ein prominentes Mitglied des Chaos Computer Clubs CCC. Auf dem jährlichen Hackertreffen des CCC, das am Freitag in Berlin endete, wurde der Dateneinbruch eher so am Rande mit wenig Augenrollen erwähnt, so Rieger. Ebenso ärgerlich wie das rücksichtslose Vorgehen der Datendiebe findet Rieger allerdings die Schlamperei der Beklauten. Stratfor speichert offenbar auch die Kartenprüfnummer ihrer Kunden, die auf der Rückseite von Kreditkarten stehen, ein klarer Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen der Kreditkartenfirmen. Das kritisiert auch der Finne Mikko Hyppönen, einer der weltweit bekanntesten Computersicherheitsforscher. Leider ist die Schlamperei mit vertraulichen Kundendaten sehr weit verbreitet. Ausgesprochen lügende Böse. Zum Schluss unserer kleinen Katastrophenübersicht ein Nachruf. Johannes Heesters, 108 Jahre alt, der ist gestorben. Die meisten nahmen ihn nur noch als biologisches Wunder wahr. Sein Spitzname Jopi wurde als Synonym für ein unvorstellbares Menschenalter gebraucht. Je älter er wurde, desto mehr schwand die Zahl jener, die sich noch daran erinnerten, was für ein Popstar Heesters in den 30er und 40er Jahren gewesen war. Ein leidenschaftlicher Verführer in schwarz-weißen Filmen, der mit kraftvollem Tenor die Schönheit der Frauen besang. Selbst als er schon blind war, ein Hörgerät trug und beim Gehen gestützt wurde, sang er noch »Da gehe ich ins Maxim«, ein frivoles Lied aus der Operette »Die lustige Witwe«. Ja, Jopi Heesters ist also tot. Als ich in Deutschland war, ist er gerade gestorben, über Weihnachten, in der Weihnachtswoche. Und da prangten natürlich an allen Kiosken seine Bilder und die Schlagzeilen. Wenn man ihn fragte, was ihn im Greisenalter noch auf die Bühne treibe, pflegte Heesters zu antworten, jetzt ist es auch zu spät, um aufzuhören. Bis zuletzt war seine zweite Frau, die 46 Jahre jüngere Schauspielerin Simone Rethel, an seiner Seite. Seine erste Ehe hatte 55 Jahre gehalten. Das Verhältnis zu seiner niederländischen Heimat blieb schwierig. Dass Heesters in Nazi-Deutschland Karriere gemacht hatte, während die Niederlande von Hitler-Truppen besetzt waren, verziehen seine Landsleute ihm nie. Wegen seines Besuchs im Konzentrationslager Dachau 1941 geriet der Schauspieler später auch in Deutschland in die Kritik. Heesters stritt den Besuch im KZ nicht ab, klagte aber gegen einen Polizisten, der behauptet hatte, er sei vor der SS-Wachmannschaft aufgetreten. Ich schwöre bei meiner Familie, es ist nicht wahr, sagte Heesters. Die genauen Umstände des KZ-Besuchs konnten niemals ganz aufgeklärt werden. Der Gerichtsstreit endete im April 2010 mit einem Vergleich. Hestas bedeutet es viel, dass er 2008 erstmals seit 44 Jahren wieder in seiner Geburtsstadt Amersfoort auftreten konnte, wenn auch unter Protest zahlreicher Demonstranten. Sein Wunsch, seine Königin zu treffen, erfüllte sich indes nicht. Eine Einladung für ein Bankett zu Ehren von Königin Beatrix der Niederlande nahm das Auswärtige Amt im Frühjahr 2011 wieder zurück. Johannes Hestas starb am Heiligabend in Starnberg. Überdenke jetzt dein Leben und sei ehrlich gegen dich Ein leicht kühler Januarmittag hier im Zentrum von Barcelona, Vormittag. 12, 13 Grad draußen, leicht verhangener Himmel. Wir grüßen noch einmal alle Hörerinnen und Hörer von Niemandsland. Hallo. Wir sind seit anderthalb Stunden auf Sendung. Wer bis jetzt die Sendung verpasst hat, kann alles in wenigen Tagen im Internet nachhören unter www.niemandsland.contrabanda.org. Was uns sehr am Herzen liegt, ist natürlich eine freie Presse und der freie Austausch von Meinungen. Die Presselandschaft sieht nicht sehr gut aus, finde ich zumindest. Aber es gibt Ausnahmen. Eine tolle Ausnahme ist eine Tageszeitung, die heißt El Público. Die erscheint täglich. Das ist eine Zeitung, die versucht, sehr kritische Berichte zu bringen über alles, was an Schweinereien so passiert im Moment. Aber diese Zeitung hat Probleme. Ich glaube, die haben, ja, ein Offenbarungseid abgelegt, ist das richtig? Aber nicht exakt Offenbarungseid, obwohl man das vielleicht so nennen könnte. Also gut. Die haben Zahlungsschwierigkeiten. Ja, also was der Verlag jetzt gemacht hat, ist so einen freiwilligen Vergleich streben die an, dass also die Lieferanten, die Gläubiger, freiwillig sich verzichten auf einen Teil ihrer Forderung, sonst sei das Projekt also nicht mehr machbar. Ja. Und das wird sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden, was da passiert. Und also zu dieser Zeitung, jeder hat ja andere Gründe oder Kriterien, sich eine bestimmte Presse zu kaufen. Und also wie du sagst, das Angebot hier in Spanien ist also nicht sehr groß, was man überhaupt noch vertreten kann zu kaufen. Und also wirklich für mich die beste Zeitung ist diese, die existiert seit 4 oder 5 Jahren, glaube ich, erst. Ja, ich glaube seit 4 Jahren. Ja, und wurde auch unter mit der Idee gegründet, dass wir eine Tageszeitung brauchen, die, sagen wir mal, grob gesprochen links angesiedelt ist von der größten Tageszeitung hier, von El País, die auch nicht die schlimmste ist, aber die eben doch in den letzten Jahren besonders sehr abgedriftet ist in Bezug auf die Partei, Sozialdemokratische Partei, die PSOE hier, und insofern also Qualität verloren hat, weil sie immer unkritischer wurde. Ja. Und das hat natürlich einen Raum geschaffen für diese neue Zeitung El Público. Und es war auch interessanterweise mit der Krise, wo das mit der Krise losging, dann die oder die einzige Zeitung, die kontinuierlich gewachsen ist, ne? Die also immer mehr Auflage hatte, und alle anderen Tageszeitungen sind runtergegangen, auch El País. Und trotzdem hat jetzt diese Zeitung wirtschaftliche Probleme, offenbar, weil eben gerade durch die Krise auch Anzeigen runtergegangen sind. Also immer weniger Firmen sind bereit, Anzeigen zu machen. Und Publico hatte sowieso nicht viele Anzeigen von Anfang an. Aber von der Seite kommt jetzt eben weniger Geld rein. Und jetzt hat diese Zeitung eine Kampagne gestartet, die also von vornherein sehr stark unterstützt wurde von den Lesern. Man kann das in vielen Blogs nachlesen, dass man also, um die Zeitung zu stützen und zu unterstützen, eben so viel wie möglich diese Zeitung kauft, jeden Tag, das sei die beste Art und Weise, die Zeitung zu unterstützen. Ich habe das sowieso schon gekauft, ja, weil das andere, was es da gibt, noch diese rechtskonservative bis rechtsradikale Kampfpresse da, La Razón oder El Mundo, ABC oder auch La Vanguardia, das ist ja wirklich nicht zu ertragen. Ne? Und ich habe dann nur ab und zu noch am Wochenende El País gekauft und sonst sowieso schon immer nur Publico. Aber ich werde jetzt ab jetzt nur noch Publico kaufen und auch am Wochenende auf El País verzichten. Ja, ich schließe mich dieser Kampagne an. Ich werde auch, immer wenn ich kann, natürlich Publico kaufen. Das klingt wie so ein Werbespot von denen selber. Könnten die auch so bringen. Publico hat mich überzeugt. Ich werde immer Publico kaufen. Ja. Denn es gibt da wirklich sehr interessante und kritische Berichte zu den großen Schweinereien, die im Moment stattfinden. Und die nehmen sich wirklich kein Wort vor den Mund. Hoffen wir, dass die Zeitung überleben wird. Eingangs versprochen, etwas zum letzten Album von Herbert Grönemeyer zu sagen. Doch bevor wir etwas sagen, hören wir ihn einmal selbst. Entfalte meine Hand ankerlos, denn auch jedes Tief tritt sich ins Hof. Fall auf meinen Fuß, die Feuer sind gesetzt, die Nebel leuchten. Weg mit dem fixen Problem, ich will mehr Schiffsverkehr, an ich auf See, an ich auf See, werde wer ich bin. Versenkt, aufgeklappt. Es gibt kein Damals mehr. Es gibt nur ein Jetzt, ein nach vorher. Weg mit dem fixen Problem. Ich will mehr Schiffsverkehr. Halt ich auf Vorsehen. Leere Tor, ich schlag mich fein in seine Hand. Gib mir ewigen Schnee, pures Gold, wohin ich seh, und leb mich voran, und leb mich voran, und ich verliere mich in mir. Und ich meinen Tag, kein Schicksalsschlag. In mir die Vorfahrt, radikal Kur, klare Natur, überholt Spur, kein Radar, den Abendstern, endlich freie Sicht, die Segel sind gefüllt und keine Liebe bricht mich weg mit dem fixen Problem. Ich will mehr Schiffsverkehr, an ich auf See. Trink mein Herz, dann schlägt es leicht im Paradies. Brechen mehr. Komm, wir brechen. Ja, Weltklasse, Herbert Grönemeyer, das letzte Album Schiffsverkehr. Am 4. Februar vergangenen Jahres ist die Single Schiffsverkehr als Titelsong erschienen und dann natürlich ein paar Wochen später das Studioalbum mit allen anderen Liedern. Die Single avancierte aus dem Stand zum Top 10 Hit in den deutschen Charts. Sein in London, Stockholm, Berlin und New York entstandenes Album Schiffsverkehr hat Herbert Grönemeyer erneut mit Alex Silver produziert. Für die Abmischung waren unter anderem Michael Ilbert und der New Yorker Michael Brauer verantwortlich. Seit Mai war Grönemeyer auf großer Stadiontournee durch ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Umjubelt wie immer der Meister. Zu verlieren ist dein Urvertrauen stark, verlässlich bis ins Mark. Bis ins Mark. Ich such einen, der sich stellt, der gewohnt ist, sich durchzuschlagen gegen den Rest der Welt und der sich für mich vergisst. Und einen, der sich traut, der weiß ins Voraus zu ahnen, doch den man halt losbaut. Die Ehre, der aus der Seele spricht. Hast du ein Herz auf Kaperfahrt zu gehen, dich zu kümmern oder Land zu sehen, schlägt dein Puls ruhig und spät, kreuz meinen Weg. Bist du bereit, Sinnloses anzupeilen, einzustecken und auszuteilen, wenn du nicht fürs Reden lebst, kreuz meinen Weg, kreuz meinen Weg. Ich such einen, der sich stellt, der gewohnt ist, sich durchzuschlagen gegen den Rest der Welt, der sich für eins vergisst. Und einen, der sich traut, der weiß im Voraus zu ahnen, auf den man haltlos baut. Die Ehre, der aus der Seele. Die Rockmaschine Herbert Grönemeyer. Angie, das merkel ich mir, hat natürlich einiges angezettelt in ihrer Amtszeit. Wir möchten dem verehrten Publikum ein Resümee bieten, eine Einschätzung, eine Analyse ihres politischen Handelns. Es ist eine anonyme Videobotschaft an Angela Merkel, 224.731 Mal im Netz gesehen und gehört. Werte Frau Merkel, ich schreibe Ihnen öffentlich als anonymer Bürger, da ich mit meiner Empörung über Ihre Politik nicht alleine bin. In Kürze sollen Sie den Medal of Freedom von den USA erhalten. Wieso wissen Sie selbst? Immerhin haben sie sich öffentlich über den Tod Osama bin Ladens erfreut. Damit erfüllen sie sämtliche Voraussetzungen für diesen kontroversen Freiheitspreis. Die Realität sieht leider anders aus. Seit 2005 sind sie nun die schwarze Bundeskanzlerin Deutschlands, zunächst in einer großen Koalition und später vermischt mit gelber Korruption. In dieser Zeit haben sie nichts unternommen, um Freiheit, geschweige denn soziale und ökonomische Gleichheit, zu sichern oder gar zu fördern. Sie möchten einen neoliberalistischen Sozialstaat aufbauen, der nicht sozial sein kann. Daher lehnen sie einen Mindestlohn ab und beschließen riesige Bankenrettungspakete, trotz Gewinne bei den Banken. Dass von Steuersenkungen insbesondere Wohlhabendere profitieren, ist ihnen sicherlich auch bewusst. Sie debattieren über Jugendgewalt, ohne ihre Ursache zu ergründen, stattdessen möchten sie nur Folgen bekämpfen. Des Weiteren befürworten auch sie einen Überwachungsstaat und das EU-Programm Indikt zum Einrichten eines solchen. Sie haben sich an Al Gores Klimapolitik orientiert und auch ihr Volk belogen, obwohl sie einen Doktor in Physik haben und somit den Klimawandel als geophysikalischen Prozess besser verstanden haben sollten. Nachdem sie vorerst, entgegen dem Willen des Volkes, die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängert haben, möchten sie ihrem Volk nun erklären, sie hätten einen Sinneswandel und wollen ihm in den nächsten Monaten klarmachen, dass sie etwas gegen Atomkraft unternehmen. Zumindest bis die Medien nicht mehr darüber berichten. Haben sie aus der ehemaligen DDR nicht bereits gelernt, dass alle Macht vom Volk ausgeht? Wir sind ihr Volk. Wir können denken. Wir vergessen nicht. Wir vergeben nicht. Erwarte uns, Angie. Ja, Angie, wir sind, Frau Merkel, wir sind ihr Volk. Und vergessen werden wir nichts. Anonyme Videobotschaft an Angela Merkel. Zum Schluss könnten wir vielleicht einen kleinen Jahresrückblick vornehmen. Oder ich würde das gerne tun. Kulturell. Du bist ja auch Kinofan, Werner. Welcher Film hat dir denn 2011 am besten gefallen von allen Filmen, die du gesehen hast? Gibt's da was? 2012 könnte ich sagen, aber 2011 Jahresrückblick nicht. 2011. Müsste ich jetzt länger drüber. Weil 2012 ist ja noch kurz. Hast du vor kurzem einen gesehen? Jetzt gestern. Diese Tage. Ja, was denn? Le Havre. Hast du den auch schon gesehen? Nee. Geh mal rein, der ist ganz. Sag nochmal bitte den Titel, ich glaube, das haben die alle gut verstanden. Le Havre oder auf Spanisch El Havre, also es geht dort, spielt dort in der Stadt, ne, in Frankreich und sehr netter, interessanter Film, ne? Hat ein bisschen was zu tun mit dem Thema Immigration und natürlich das Beste ist einfach, dass der Immigrant oder die Immigranten, es geht da um ein Kind aus Guinea, glaube ich, oder aus Gambia, weiß ich jetzt nicht mehr. Und das Schöne ist halt dran, dass der sogenannte Immigrant dir jetzt nicht mehr gegenübertritt als eine Zahl in irgendwelchen Statistiken oder nicht auf Fotos, von irgendwelchen Internierungslagern oder Schiffe, die ankommen, sondern eben die Person, ne? Wo man eben sieht, den Menschen. Ne? Dass das eben Leute sind wie du und ich, ja, das ist eigentlich interessant. Sehr schön gemacht. Lehrfrei, gut. Ich könnte auch einen Film anpreisen, den ich jetzt gesehen habe, auch vor ein paar Tagen, schon im Jahr 2012. Gut, sprechen wir über die ganz neuen Filme. Der heißt auf Spanisch Señoras y Criadas. Auf Englisch heißt der The Help. Worum geht es? Wir hören mal kurz rein. Ich habe seit heute eine Stelle beim Jackson Journal. Ich möchte eine richtige Schriftstellerin werden. Und gültiger. Könnte sogar klappen. Na toll, du kannst immer einen Nachruf schreiben. Charlotte Phelan tot, ihre Tochter immer noch unverheiratet. Evelyn, meine Freundinnen sind auf dem Weg und der Tisch ist noch nicht gedeckt. Evelyn, du hast etwas verschüttet. Vergib mir, Herr, aber ich muss diese Frau umbringen, Evelyn. Du weißt es genauso gut wie ich. In jedem Haus sollte eine separate Toilette für farbige Dienstboten sein. Vielleicht sollten wir einfach für dich draußen eine Toilette bauen, Hilly. Sie sagten, ich soll über das schreiben, was mich stört. Reden Sie weiter. Ich wurde von einer farbigen Frau aufgezogen. Ich weiß, wie einfach, aber auch wie schwierig das sein kann. Sie hat mich aufgezogen. Das hat sie nicht. Ich würde gern was aus Sicht der Dienstmädchen schreiben. Ein Buch wie dieses hat noch niemand zuvor geschrieben. Das hat auch seine Gründe. Diese Frauen ziehen weiße Kinder groß, aber sie dürfen nicht mal die Toilette in unseren Häusern benutzen. Minnie, bist du da drin? Du bist gefeuert! Ich habe mir gedacht, ich schreibe alles auf und lese es ihnen dann vor. Na gut, ich mach mit. Soll ich etwa die Fragen selber stellen? Oh. Wusstest du schon als Kind, dass du mal Dienstmädchen werden würdest? Ja, Ma'am, das wusste ich. Wünschst du dir manchmal jemand anderer zu sein? Ich werde auch mithelfen. Wir helfen alle. Hast du den Verstand verloren? Nein, dafür sie aber gleich. Da haben wir den Salat. Es ist ziemlich skandalös. Sie sind ein gottloses Weib. Es ist doch alles bestens hier. Warum machst du jetzt solche Probleme? Die Probleme sind doch längst da. Wir demonstrieren so lange, bis wir frei sind. Ihr zwei habt mich da reingezogen. Aber ich bring's allein zu Ende. So ist sie, wenn sie gute Laune hat. Zivilcourage überspringt manchmal eine Generation. Danke, dass du sie unserer Familie zurückgebracht hast. Was so flott und fast wie eine Komödie klingt, ist es nur oberflächlich. Es handelt sich wirklich um eine sehr gut gemachte Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus und Neosklaverei. Es geht um die farbigen schwarzen Dienstbotinnen und Dienstmägde und Kindermädchen in den Häusern der reichen Ober- und Mittelschicht im Mississippi der späten 60er Jahre, frühen 70er Jahre. Es geht um den Mord auch an Martin Luther King und es geht um den alltäglichen Rassismus, den diese Mädchen und jungen Frauen erleiden, Misshandlungen, psychisch mehr als physisch oft. Und es wird geschildert, wie eine junge weiße Skeeter, da werden die Weißen natürlich auch ganz gut bei wegkommen, ein Buch schreibt über die Ansichten und über die Erfahrungen der schwarzen Dienstmägde in den Häusern der Reichen. Der Film wird fast nur von Frauen geschildert. Es treten nur Frauen auf, fast nur. Die wenigen Männer, die auftreten, kommen auch nicht besonders gut weg. Der Film heißt auf Englisch The Help, auf Spanisch Criadas y Señoras. Regie führt Tate Taylor, eine Frau. Und Emma Stone und Viola Davis sind die Hauptfiguren in diesem Film. Ein toller Film, ich kann ihn empfehlen für alle, die sich heute auch noch gerne mit dem Rassismus auseinandersetzen. Und wenn Rassismus und Klassenhochmut und Klassizismus und Sklaverei ineinander gehen, dann sieht das oft für die Unterschicht nicht gut aus. Das weiß man. Mein absoluter Renner für das Jahr 2011 wäre ein Film, der jetzt erst in die Kinos in Deutschland kommt. Der hieß auf Spanisch También la lluvia. Auf Deutsch habe ich gesehen, Kinoplakate. Der heißt auf Deutsch Und dann der Regen. Regisseurin ist Frau Isiar Boyain. Da gibt es die großartigen Schauspieler Luis Tosar und Gael García Bernal. Der Krieg der Zukunft, so prophezeien Krisenforscher, die Kriege werden nicht nur um Öl, sondern vor allem auch um Wasser und Wasserressourcen geführt werden. Ein Vorgeschmack davon kann man im bolivianischen Cochabamba im Jahr 2000 bekommen. Auf Druck der Weltbank wurde dort die staatliche Wasserversorgung privatisiert und an einen US-Konzern verkauft. Innerhalb kürzester Zeit stieg der Wasserpreis um 300%, was zu massiven Auseinandersetzungen führte. Isiar Boyains Und dann der Regen erzählt von diesen Kämpfen, aber auch von Kolumbus, der ein halbes Jahrtausend zuvor die Ureinwohner unterworfen hat, sowie von einem spanischen Filmteam, das in Bolivien einen Film über die Untaten der Conquistadoren drehen will. Sebastian ist ein junger, idealistischer Filmemacher, der die wahre Geschichte von der grausamen Eroberung Südamerikas erzählen will. Ein ambitioniertes Projekt, das ein hohes Budget erfordert. Deshalb hat Produzent Costa den Dreh nach Bolivien verlegt, denn dort sind Handwerker und Komparsen billig zu haben. Für die Rolle des rebellischen Indio-Führers Hartwai wählt Sebastian Daniel aus. Ein kleiner, zäher Mann mit einem entschlossenen Blick, der auch in der Protestbewegung von Cochabamba einer der Redelsführer ist. Die spanische Filmemacherin Isiar Boyain verflechtet die verschiedenen thematischen Ebenen zu einem spannenden Drama, in dem direkte politische Aktionen, historische Exkurse sowie Debatten über die Möglichkeiten und Grenzen der Filmkunst gleichermaßen verhandelt werden. Dabei werden die oftmals eigennützigen Positionen des ambitionierten Regisseurs und des pragmatischen Produzenten nicht an den moralischen Pranger gestellt, sondern durch die tatsächliche Entwicklung vor Ort in unaushaltbare Widersprüche getrieben. Ein toller Film, den sollte auch jeder sehen. Ein Film, der einen wirklich mitreißt. Isiar Boyain, también la lluvia und dann der Regen. Werner, wir müssen raus aus dem Programm. Noch eine Grußbotschaft zum Abschied. Gruß. An die Hörerinnen draußen in der Welt, in ihren Stuben. Gruß und Kuss, dein Julius. Bis nächste Woche. Aufpassen, welches der nächste Angriff ist, den unsere Politiker wieder auf uns vorhaben. Und bitte auch anfangen, ihm heftigst auf die Finger zu klopfen. Bis nächste Woche. Auch ich sage Tschüss, Adieu, Adios. Wir hören uns wieder im Laufe der nächsten Woche bei den Wiederholungssendungen von Niemandsland, beginnend Donnerstagnacht von 1 bis 3 Uhr und dann nächsten Freitag nachmittags von 16 bis 18 Uhr. Und im Internet unter www.niemandsland.contrabanda.org. Agur, yao, ein schönes Wochenende. Tschüss! Wäre ich einfach nur feige, ginge ich vielen aus dem Weg. Bliebe ich außen auf der Seite und es würde viel leichter gelebt. Stünde zu meinen höheren Ängsten, auch andere räumte ich ein. Würde mir viel mehr vergeben können, Fehler an Fehler rein. Denn jeder Traum zahlt sein Soll, jeder Wunsch fällt mal flach, jeder Kampf hat ein Ende, jeder Stein lässt sich wenden und auch der Stärkste versagt. Jede Schwäche wäre ein Orden und ich tobte als Traumprinz nicht mehr. Ich müsste nicht hysterisch gut aussehen und raste keinem Trend hinterher. Hätte das Recht, mich auszuklinken, jeder wüsste, er ist wieder im Wahn. Wäre nicht mehr zu fassen, würde mich gelassen im Abseits verfahren. Wenn jeder Traum zahlt sein Soll, jeder Wunsch fällt mal flach, jeder Kampf hat ein Ende, jeder Stein lässt sich finden und auch der Stärkste versagt. Jede Panik verfliegt, jeder Alarm lässt auch nach. Er legte den Kopf zur Seite, müsste weniger streiten, denn der Schwächere gibt nach. Würde nicht mehr tatsam markieren, verzichtete aufs Muskelspiel. Würde sowas von unsichtbar sein, würde sowas von verzichtbar sein. Mit mir im Rhein, kein Plan, kein Ziel. Denn jeder Traum zahlt sein Zoll, jeder Wunsch fällt mal flach, jeder Kampf hat ein Ende, jeder Stein lässt sich wenden und auch der Stärkste versagt. Jede Panik verfliegt,